Ich kann sie nicht ersehen. Und auch jeder Bürger hier wird mich wohl verstehen. Das Gold ist übervoll, steht tot für ungeschrieben. Der Untergrund regiert, was wir hatten gehört. Das Problem mit Parasiten hat es immer schon gegeben. Ein Zirkel nimmt keiner Stick, ein Fern manchen Leben. Ich nenne es mein Name, biologischer Krieg. Eine Frage der Zeit für unseren Tod und Liebesieg. Es kommt mich an, ich kann sie nicht ersehen. Und auch jeder Bürger hier wird mich wohl verstehen. Das Boot ist überrollt, steht groß genug geschrieben. Der Untergrund regiert, was wir hatten gehört. Ich kann sie nicht mehr sehen. Und auch jeder Bürger hier wird mich wohl verstehen. Das Boot ist übervoll, steht groß genug geschrieben. Der Untergrund regiert, was wir hatten gehört.